Bitch, ich bin ein Lover, undercover. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Immer Drama vor dem Panorama. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Blind Date, Handys kommen mein Safe. Und wir spielen uns im Rack auf meinem schwarzen Steinway. Yeah, in 29:01, 01. Bitch, du weißt, du bist nicht Baby Mama. Mach hier nicht auf Paparazzi, Lady Gaga. Immer tote Hose in meinem Vorort. Du siehst aus wie eine 90s in die Crawford. Hosen zu Besuch wie auf ner Kunstschule. Und die vergessen alles hier, ich hab ne Fundgrube. Voller Fußkettchen, Bauchkettchen. Erzähl mir bitte nichts von Frauenrechten. Du hast Dollarzeichen in den Augäpfeln. Du willst schon zu mir seit Panamera Flow. Doch deine Zeit hier ist begrenzt, so wie der WLAN-Code. Wenn du morgen früh wieder das Erdgeschoss betrittst, merkst du, dass dein Herz gebrochen ist. Biatch, bitch, ich bin ein Lover, undercover. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Immer Drama vor dem Panorama. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Blind Date, Handys kommen mein Safe. Und wir spielen uns im Rack auf meinem schwarzen Steinway. Yeah, in 29:01, 01. Sie sagt, du siehst aus wie ein Bushido-Klon. Und warum steht hier überhaupt ein Mikrofon? Bitch, du nennst mich allen Ernstes Michael. Nicht mal meine Mutter nennt mich Michael. In deinem Kopf nur Shindy, Shindy, Shindy, Shindy. Du bist schwer zu knacken wie das Rätsel auf der Packung von den Cinny Minis. Täglich eine neue Bitch, das ist ne Daily Soap. Und jede macht auf unschuldig wie Katie Holmes. Bitch, ich bin dein Part-Time-Lover, nenn mich Stevie Wonder. Zeig dir meine Schokoladenseite, Willy Wonka. Sollte ich danach noch mit dir reden, wird es sicher nicht das Ja-Wort sein. Denn ich bin unsichtbar für Amos Pfeil. Bitch, ich bin ein Lover, undercover. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Immer Drama vor dem Panorama. Bitte keine Selfies hier im Heartbreak Hotel. Blind Date, Handys kommen mein Safe. Und wir spielen uns im Rack auf meinem schwarzen Steinway. Yeah, in